Hallo, ihr hört Herzblutfreie Szene, das Magazin für die performativen Künste. Und das tut ihr auf UKW 88.4 in Berlin oder 90.7 in Potsdam oder im Stream auf fr-bb.org. Das steht für Freie Radios Berlin-Brandenburg, fr-bb.org. Und dann wisst ihr natürlich auch, welchen Sender ihr habt, die Freien Radios. Wunderbar, hier am Mikrofon ist einmal der Makro und dann habe ich den Thomas. Hallo Thomas. Hallo Makro, schön, dass wir mal wieder auf Sendung sind. Der ein oder andere hört uns vielleicht auch per Podcast, das kann ja auch sein, oder? Heruntergeladen aufs Endgerät. Ja, wunderbar, zeitsouverän. Ja. Immer sehr gern natürlich. Und wir haben einen wunderbaren Gast. Ja, direkt bei uns im Studio. Genau. Hallo Denis. Zugeschaltet. Grüße dich. Guten Tag, Thomas. Guten Tag, Makro. Denis Aubert. Hi, bonjour. Ja, bonjour. Heute wird es international. Freut mich sehr, so viel, also überall zu hören zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du bist uns zugeschaltet aus dem Studio Paris oder wo bist du gerade? Ich bin aus dem Studio auf der Skalitzer Straße, ist es in Berlin. Ganz nah am Kolbusser Tor. Genau. Ich bin ein Auslandsfranzose oder keine Ahnung, Inlandsdeutscher, keine Ahnung. Genau. Also ich bin irgendwo zwischen Deutschland und Frankreich und wohne in Berlin. Du wohnst in Berlin. Du bist, wie das ja so schön ist an der Europäischen Union, man kann ja ganz einfach in ein anderes europäisches Land ziehen, dort arbeiten, leben, sein Leben gestalten, weil wir ja Europäer sind. Ne? Das ist ja das Wunderbare an diesem Konstrukt. Ich freue mich sehr, in dieser internationalen Stadt zu leben und seit 15 Jahren bin ich hier in Berlin zu Hause. Sehr schön. Wir kennen dich nämlich, also Marco und ich kennen dich aus der Berliner Impro-Szene, weil du ein großer Impro-Spieler, Macher, Lehrer bist, du hast eine große Schule. Darüber reden wir aber gleich noch ganz in Ruhe. Und über das Festival, was jetzt auf uns zukommt, was du auch mit organisierst. Du lebst hier, um Impro zu machen, oder? In Berlin. Also das habe ich auf jeden Fall, es hat mich entfaltet und es lasse ich auch gerne entfalten hier in Berlin. Impro-Theater habe ich in der Tat zum ersten Mal hier in Berlin gemacht. Es war schon auf Deutsch und auf Französisch. Und genau, also ich liebe Improvisationstheater, mache sehr gern selber und vermittle auch sehr gern und lerne auch immer wieder und ständig. Ich liebe Improtheater. Hervorragend. Genau, aber wir wollen, bevor wir ein bisschen auf dich und das Festival zu sprechen kommen, erstmal zurückschauen in den September, weil unser Showkonzept, ne Marco, so ist es. Einfach das knallharte Signature. Genau, zwingt uns dazu, einen Rückschau auf den vergangenen Monat, auf den September zu werfen und uns zu fragen, was haben wir gesehen, was ist empfehlenswert, was wird uns an der freien Szene, an der Kunst, an der Kultur in Erinnerung bleiben aus dem September 2021. Marco, was? Ja, also ich war unterwegs bei einem Impro-Festival in Oldenburg. Das war sehr schön. Es gab im Grunde zwei Festivals hintereinander, eins in Bremen, eins in Oldenburg, innerhalb von einer Woche. Und die beiden Festivals haben was sehr Schönes gemacht, nämlich sich zusammengetan. Und als Schwestern des Nordens, so eine Art Doppelfestival, also man konnte einfach dahin reisen und eine Woche lang beide Festivals genießen. Sehr oder cool. Eben mischen. Und das Interessante war, dass es wirklich auch beide Festivals ein Thema waren. Da man hat halt viel drüber gesprochen. Es waren auch viele, die beide gemacht haben oder auch die Macher des ersten waren in Oldenburg mit dabei, sodass es halt da wirklich viel, viel Austausch gab. Fand ich super geil. Also dass man einfach beschlossen hat, nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten, weil ich glaube, der Termin, dass die beiden zusammen waren, das war reiner Zufall. Und dann haben sie das Beste draus gemacht und zwar richtig gut. Und ich habe halt eine Show gesehen, die hieß Bud Spencer und Terence Hill improvisiert. Und das wurde von zwei Leuten gespielt. Paul Ziemer aus Mainz und Tobias Zettelmeier aus München. Und ich weiß nicht, wenn jemand von euch Tobias Zettelmeier kennt, der ist im Grunde schon von seiner Art her ein personifizierter Bud Spencer. Er ist nicht ganz so massig, aber ansonsten haut das voll hin. Und diese Show war halt so toll. Die haben so eine Sound-Beatbox gehabt, die so Schläge simuliert, und zwar also diese massiven Schlag-Sounds. Also und, so ein Geräuschpad, oder was? Ja, genau, so ein Geräuschpad. Und haben das ausgiebig genutzt, um irgendwie völlig bekloppte Schlägereien zu machen. Hatten so eine Matte, die unter der Bühne lag. Das heißt, die haben die Leute auch von der Bühne runtergeschmissen und die sind dann einen Meter tiefer geflogen. Und das Publikum wurde einbezogen. Das hat dann auch eine Massenschlägerei im Publikum mit diesem Soundpad gemacht. Und die haben halt auch dieses Genre so toll getroffen, weil die Story war wirklich in einem Satz erzählt und das war auch Absicht. Da passiert nämlich nichts, außer dass die sich kloppen. Und also du hast halt irgendwie Naja, es werden auch noch Bohnen gegessen und genau, Bohnen, ja, es werden Bohnen gegessen, das haben sie auch ausgiebig gemacht, sich Bohnen versucht über 5 Minuten gegenseitig in den Mund zu werfen und nichts weiter. Und es war so lustig. Also wenn ihr das mal sehen könnt, ganz große Empfehlung. Sehr schön. Ist das eigentlich in Frankreich auch so ein Kult, Bud Spencer und Terence Hill Filme, oder ist das ein rein deutsches Phänomen? Das ist bekannt. Die Filme sind bekannt. Also ich kenne die aus dem Fernsehen, aus meiner Jugend. Und aber so ein Massenphänomen, so ein Massenphänomen wie hier in Deutschland ist es nicht. Also dass man Werbung mit diesem Namen Bud Spencer machen kann und dass es ein Festival gab, da war ich vor 10 Jahren ungefähr in Babylon, Berlin. Ja. Das kenne ich nicht so. Das ist so ein, ja, Hit ist. Ja, ich glaube, die deutsche Fankultur, was Bud Spencer und Terence Hill betrifft, ist schon weltweit führend. Da sind wir mal wieder vorn dran. Sehr gut. Ja, sehr schön. Und das Festival an sich, es gab ja wahrscheinlich mehr als eine Show. Kannst du noch 2 Sätze dazu sagen? Ja? War hervorragend, oder? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Cool. Cool. Sehr spannend. Ja, das ist auch ein Thema. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit auf einer Tagung zum Thema Stadtentwicklung der brandenburgischen Städte. Und das Thema ist tatsächlich ja ein großes Kommunikationsthema. Also da geht es ja viel um die Frage, wie können wir Ideen in die Stadt tragen und so. Und deswegen ist da Impro nicht unangebracht. Sehr spannend. Da mal gucken, ob ich einen finde, der das gesehen hat. Das würde mich interessieren. Ja, Denny, hast du was gesehen im September? Ich habe es im Vorgespräch schon gefragt, du hast Nein gesagt, was völlig in Ordnung ist. Ja, es ist keine Pflicht, sich hier vorbereitet ins Radio zu uns zu begeben. Ich war in der Tat sehr irgendwie beschäftigt mit einem Neustart, der sehr viel verlangt hat auf Kinderseite und beruflichen Seite und Impro-Seite. Ja. Genau. Sehr, ja, aber es ist richtig. Also, wir müssen uns ja auch erstmal alle wieder dran gewöhnen, dass so viel Kultur wieder stattfinden kann. Ja, dann, ich habe was gesehen tatsächlich. Also, ich habe auch selber Sachen gemacht wieder, was sehr schön war. Aber ich war im Chamäleon, was seit Anfang September wieder aufhat und gerade wieder anfängt, Shows zu zeigen, auch natürlich mit Hygienekonzept und drum und dran, also das war total schön, aber es waren noch Voraufführungen, sozusagen Vorpremieren, was wir gerade gesehen hatten, und zwar Humans von der Gruppe Circa, die sehr stark in Australien auch beheimatet eigentlich ist und die Residenz genießen im Chamäleon zurzeit. Die werden jetzt in den nächsten Wochen auch Humans 2.0, also eine weitere Entwicklung dieser Show, zeigen. Was ich sehr schön fand, das ist neuer Zirkus, wem das Chamäleon nichts sagt. Da ist ja auch Frankreich tatsächlich uns ja Lichtjahre voraus, was den neuen Zirkus betrifft. Aber ich finde mal, das Chamäleon bietet sehr hochwertigen, tollen neuen Zirkus. Und auch Humans war dahingehend sehr toll, weil es war im Endeffekt ohne Bühnenbild oder ohne großen Aufwand. Es war einfach nur leere Bühne, ein Vorhang, durch den man durchgehen konnte, auftreten und abtreten. Und sonst haben wir einfach wirklich mit ihren Körpern, mit ihrer Akrobatik, mit dem, was sie können, einfach ja 75 Minuten lang Formen und kleine Geschichten erzählt, kleine Miniaturen gemacht. Und das war sehr schön zu sehen. Und ich bin immer fasziniert, was sozusagen der menschliche Körper so kann und was sie erzählen können. Und ja, es ist einfach toll, es ist ohne Sprache, also ist auch für internationale Gäste, ist immer ein sehr internationales Publikum toll, und ich kann es nur empfehlen, bitte geht ins Chamäleon, schaut euch das an, genießt einen Abend von Leuten, die einfach ja ihren Körper mehr bewegen können als wir drei zusammen. Genau. Dann da auch wieder so eine Geschichte erzählt? Mit diesen Akrobatik-Sachen? Ja, das wäre meine größte Kritik an Humans, dass sozusagen da keine Geschichte erzählt wird. Aber auf der anderen Seite war es auch gar nicht die Idee, sondern es war eine Idee, eben das auszuloten und das anzuschauen, was sind Bewegungen. Und wenn man das akzeptiert im Sinne von, ich gucke mir wie so eine Art Collage aus Möglichkeiten an, dann kann man das sehr genießen. Also man, das ist auch keine Nummernrevue im Sinne von irgendwie einen Künstler nach dem anderen und jetzt kommt der am Reifen und jetzt der am Tuch oder so, sondern alle haben alles zusammen gemacht. Es gibt natürlich so kleine Solo-Momente, aber ganz viel haben da bis zu 11 Artisten gemeinsam auch Sachen gemacht, das Gleiche, oder große Figuren gemacht, teilweise Dinge nebeneinander, da stehen dann plötzlich drei Leute aufeinander und daneben passiert aber auch noch was, also so auch dieses, wir müssen das gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, das ist nicht so wie im Zirkus, tata, jetzt gibt's den Moment applaudiert, sondern es war so in einem fortweg ja Bewegungen, und wenn man das so als Bewegungsstudie anschaut, dann ist es auch okay, finde ich, dass es ohne Geschichte ist, sondern war es einfach wie so ein Rausch der Körper und Bewegungen. Das war sehr schön. Also ich habe es genossen, weil auch seit, weiß ich nicht, die waren 18 Monate, war das Chamäleon zu. Hm. Und ich war jetzt bestimmt, ja, vielleicht 2 Jahre nicht da, und das war so ein bisschen, hey, sie atmen, schwitzen und bewegen sich wieder. Ist schön, ja. Genau, ich empfehle das jetzt einfach mal vorbehaltlos. Kritik gibt's das nächste Mal. Wunderbar. Ja, dann lass uns doch mal beim Stichwort Rausch einfach auf das Hauptthema kommen. Ja. Dafür haben wir den Denis ja auch eingeladen. Du hast mit anderen zusammen ein Impro-Festival in Berlin jetzt schon begonnen. Und das findet in französischer Sprache statt. Ja, das Festival heißt Improtonal, aus Autun auch, Herbst. Also wir sind im Herbst und freuen uns, dass wir dieses Festival letztendlich auf die Beine gebracht haben. Ich bin selber bei der LIBER, das ist die Liga für Impro Berlin, Ligue d'Impro de Berlin. Und unsere Hauptsache, unsere Hauptbeschäftigung sind einerseits die Workshops, weil wir jede Woche Workshops, jetzt in 3 gleichzeitig, organisieren und durchführen für Leute, die Improvisationstheater machen wollen. Und wir machen das auf Deutsch und Französisch, also dass wir diese Mehrsprachigkeit haben. Und dazu passend haben wir auch den Impro-Match, den wir sehr regelmäßig machen. Und der ist in der Tat auch mehrsprachig, also Deutsch und Französisch. Und diese Art der des Improvisationstheaters, die machen wir einmal im Monat im Akuttheater. Das ist ein bisschen unsere Grundlage, was wir sehr gern pflegen und wieder starten durften jetzt im September. Das waren zwei schwierige Jahre, wie für alle, also für Workshops, wie für Aufführungen. Und dieses Festivalvorhaben, das haben wir schon im Kisten seit einer Weile und ja, wir freuen uns total, dass es jetzt stattfindet und es hat mehrere Aspekte. Aber vielleicht bevor wir da einsteigen, ja, das Festival nochmal für auch die Zuhörer, die uns vielleicht hören und es noch nicht, also ja, Improvisationstheater, ich glaube, das brauchen wir nicht erklären, das ist einfach Theater, was spontan auf der Bühne entsteht. Mhm. Aber tatsächlich, was auch immer, wenn ich das erzähle, dass wir so eine starke französischsprachige Impro-Community haben, da werde ich ganz oft mit großen Augen angeschaut. Ich sage, was? wie jetzt ist doch, wie kann man denn in Berlin französisch Impro-Theater spielen? Wer geht denn da hin? Aber tatsächlich, ihr habt versammelt eine sehr große Gruppe an aktiven ImprospielerInnen, die auf Französisch tatsächlich Impro spielen können. Hast du ein Gefühl dafür oder eine Idee, wie groß die Community eigentlich ist in Berlin von den frankophonen Künstlern oder auch Zuschauern? Also hast du da habt ihr mal eine Studie gemacht? Studie zu den Künstlern oder zu der genauen Anzahl der Zuschauer kann ich nicht sagen, aber ja. Die französische Community an sich ist relativ groß in Berlin. Also das gehört zu den größten ausländischen oder auch wenn man EU sagt, EU-Communities in Berlin. Ich sage lieber keine Zahl, weil ich Angst habe, wirklich eine sehr falsche Zahl zu sagen. Aber eine große Community ist es schon. Es gibt eine Geschichte dahinter, ich würde nicht die ganze Geschichte über Frankreich und Deutschland erzählen, aber die Tatsache, das ist, ja, das wäre lang und nicht immer sehr, nicht immer schön. Ja, nicht immer schön, genau, das ganz kurz zu fassen. Aber es ist jetzt sind es, 14 Jahren, mehrere Künstler und Pädagogen, und darunter zwei Personen, mit denen ich sehr oft arbeite, Damien Poinsard und Marjorie Nadal, die nenne ich gern, die haben sich zusammengetan, um Künstler und Leute, die sich dafür interessieren, zu sammeln. Und es wurden sehr viele Projekte auf dieser Grundlage gegründet auch. Und seit 12 Jahren gibt es jedes Jahr Workshops, wöchentliche Workshops, das heißt, Leute, die wirklich ein ganzes Jahr zusammen verbringen, entweder um Impro-Theater zu machen oder Theaterstücke auf Französisch zu machen. Und schon auf dieser reinen Grundlage gibt es hunderte von Leuten, die eigentlich Improvisationstheater oder konventionelles Theater, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber Molière oder auch Brecht auf Französisch gespielt haben. Auswendig gelerntes. Genau. Genau. Ja. Und es ist so gegründet worden und es ist in vielen Richtungen dann gegangen. Also es gibt andere Gruppen, die sich auf dieser Grundlage gegründet haben. Nicht alle arbeiten noch zusammen, aber ich kann zum Beispiel Theater im Nu nennen. Das ist eine andere Kompanie und die machen auch Workshops, die da regelmäßig auftritt. So, dass es wirklich eine große Community geworden ist und um zu diesem Impro-Match wiederzukommen, also dieses freundliche Treffen von zwei Teams, die zusammen eigentlich Szenen improvisieren, unter den strengen Augen eines Schiedsrichters, das gibt es einmal im Monat seit 11 Jahren. Wow. Und im Akuttheater, das ist unser Zuhause, zweites Zuhause, hier in Berlin und also es hat nicht dort angefangen, aber wir sind schon sehr lange da. Ja, und da treffen sich die Leute, da sind die Leute, die können da was sehen. Und aber das heißt, wäre ein bisschen für Laientheater, würde ich kurz fassen. Ja, aber das heißt, ihr macht ein Theater, ein Impro-Theater-Match, also auch das nochmal zu sagen, da treffen sich eben zwei Gruppen und spielen in Anführungsstrichen gegeneinander. Das ist mal ganz wichtig, dass man eigentlich versucht, gemeinsam eine Show zu machen, aber nach außen hin sieht das aus wie, ja, wie beim Wrestling oder so. Und ihr basiert das aber auch auf Keith Johnsons Idee von Theatermatch, weil tatsächlich, es gibt ja solche Matches immer wieder und das kenne ich tatsächlich hauptsächlich aus dem frankophonen Raum, dass es so stark mit Schiedsrichtern, also ich habe Fotos von dir gesehen, ich habe es leider noch nie gesehen, ich ist wirklich Asche auf mein Haupt. Am 15. Oktober? Ja. Nee, am 16. Oktober ist der Match. Genau, 16. Das geht. Und immer am dritten Sonntag im Monat, so dass du es regelmäßig in deinen Kalender eintragen kannst. Ja, ich werde mir jetzt eine wiederholende Erinnerung setzen. Ich kann nämlich am 16. Oktober nicht. Aber was ich spannend finde, ist, dass du tatsächlich auch mit Schiedsrichter-Outfit auftauchst, also mit gestreift und so. Und das ist tatsächlich ein sehr... Das hat eine Tradition, das hat eine Geschichte auch. Ja, ja. Es kommt aus dem Quebec und deswegen ist es so französisch-lastig sozusagen. Also das hat diese französischsprachige Tradition, das wurde dort gegründet aus der, weil die bemerkt haben, also dort wurde, es war auch der gleichen Zeit wie Keith Johnston, und dort wurde festgestellt, es sind viele Leute bei Eishockey-Matches und viel weniger im Theater. Und das war doch schade. Haben sie gedacht, okay, dann spielen wir Theater auf, also in der Eishockeyhalle. Und das haben sie auch getan. Und deswegen wird es offiziell auf eine Eisfläche gespielt seit dieser Zeit. Und ich habe mal so ein Video gesehen, wo die Leute, die beiden Mannschaften auch richtig aufeinander zugerannt sind und in der Mitte stehen blieben und dann eine Impro-Szene gespielt haben. Also es ist auch noch so ein, es hat auch dieses Körperliche mehr noch, fand ich ganz interessant, also dieses Sportliche. Aber heißt das auch, wenn ihr im Akut auftretet, ihr vereist da die Bühne, damit original ist? So viele Mieten haben wir leider nicht. Also wir machen als ob quasi, aber wir machen das mit Klebeband und so weiter, dass man das wirklich, Scherz beiseite, es zeigt, wo gespielt wird und wo man auf der Seite noch ist. Also wo ist die eigentliche Bühne? Ja. Wo darf man spielen? Wo passieren die Geschichten und wo sind die Teams einfach auf den Seiten? Genau. In Frankreich ist es sehr stark. Also natürlich ist es hier nicht so verbreitet. Es gibt Match, es gibt Theatersport, aber dieser sehr traditionelle Improvisationsmatch, der wird in Frankreich in jeder Stadt quasi, gibt es ein Team oder gibt es eine Gruppe, die das regelmäßig macht. Das ist wirklich eine große Tradition. Das war auch die Idee zu sagen, wenn wir das als Grundlage haben, können wir einfach mit anderen Gruppen spielen, weil sie einfach die Regeln kennen. Es gibt Regeln und wir kennen die Regeln und da können wir auf dieser Grundlage was zusammenspielen. Auch wenn wir uns nicht von vorher nicht kannten. Das ist ja sowieso das Faszinierende am Improvisationstheater, auch wie Marco sagte, dass da Festivals gibt, dass man aus der ganzen Welt eigentlich dahin fahren kann und dann, wenn alle die Grundlagen der Improvisation beherrschen, zusammen spielen können. Und es ist natürlich toll, wenn ihr sagt, ihr habt da so eine Tradition und bringt die dann mit und spielt die. Wir in Deutschland haben tatsächlich ein bisschen eine andere Impro-Tradition entwickelt, auch in Berlin eine stärker auch auf Formate, also auf Geschichten oder Theatermacher basierend. Deswegen ist das ganz spannend, dass ihr da eigentlich so eine Bereicherung hinzufügt, die es hier nicht gibt in dem Sinne mit dieser Art von Eishockey-traditionalem Sportevent. Genau. Was wir hinzugefügt haben, war dieses Mehrsprachige. Ja. Also wie das gegründet worden war hier von Marjorie Nadal, wie sie das gegründet hat, war Hand in Hand mit diesem Sprachenelement. Wie ist es für uns hier? Also für uns. Ich bin auch Deutscher geworden. Ich darf es stolz sagen. Im März bin ich Deutscher geworden. Oh. Aber für Willkommen. Danke schön. Sagt man eigentlich jetzt Glückwunsch? Ja, doch, irgendwie schon. Ist ja super. Ja. Schon schön, wenn sich noch einer entscheidet. Freiwillig sogar. Ich wusste nicht. Das ist Genau, das ist, es bringt was zu sehen, was ist das als Ausländer in einem fremden Land zu leben. Und da, also ich bin ja auch Übersetzer und beherrsche ja die Sprache, aber es ist nicht der Fall oder nicht der Fall für alle in der gleichen Art und Weise. Wie ist es dann im Ausland zu leben in einer anderen Sprache? Ja. Und wie kann man trotzdem oder damit was machen und damit spielen? Wie kann man mit dieser fremden Sprache da, die man hier lernt oder entdeckt oder viel mehr reden muss, als man es eigentlich gedacht hatte, wie ist es damit zu spielen? Und deswegen ist der Impro-Match auch bei uns immer Deutsch-Französisch oder Italienisch-Französisch, das haben wir auch gemacht, oder Spanisch-Französisch. Wie ist es, in einer Sprache zu spielen, die man eigentlich nicht beherrscht? Ja. Und das bringt neue Erkenntnisse und ja, und setzt auf jeden Fall den Körper in Fokus und weniger die Sprache, weil man muss mehr mit weniger ausrücken. Ich habe auch beim Impro-Marathon tatsächlich so eine Show mitgespielt und ich spreche halt gar kein Französisch. Also ich verstehe nichts und es geht trotzdem, weil die Körper sprechen eben. Und das ist wirklich ganz faszinierend. Man interpretiert natürlich da Sachen, es kommt dabei auch Quatsch raus, das ist aber toll. Man bewältigt es dann auch zusammen, das aufzuklären. Das ist wunderbar. Ja. Das ist der Grundsatz einer der Shows vom Festival, das heißt Excuse My French. das wird dann hauptsächlich von Spielern gespielt, die gar kein Französisch können. Das wäre auch meine Show. Das wäre ein Impro-Spieler von Inbal Loris Masterclass auf der Bühne zu sehen sein, die diese Show dann auf Französisch spielen. Und genau, wie kann man mit Emotionen, mit Handlung kompensieren sozusagen, Tatsache, dass man nicht so viel reden kann. Und man sagt auch oft, dass die Impro-Spieler zu viel auf der Bühne reden. Und da haben sie einen Grund, das nicht zu machen, weil sie es nicht können. Genau. Und das bringt in der Tat sehr schöne Sache heraus. Hervorragend. So. Und wie kam es denn zu der Idee für das Festival? Warum, du hast gesagt, ihr habt das schon länger im Gedanken gehabt, ihr habt das schon länger in der Schublade. Wieso jetzt? Klassische Journalistenfrage, merkst du, ne? Ja, so wie jetzt. Also, wir haben, genau, das war ein sehr breit angelegtes Projekt. Wir haben 50 Leute, die da mit involviert sind, freiwillige Workshop-Leiter, die da mitmachen. Es war die Idee, und es ist bei uns sehr wichtig, immer mehrere Aspekte zusammenzubringen, das heißt, pädagogische Aspekte. Wir machen normalerweise Impro-Theater oder Theater an sich in Schulen mit Thea Lingua, Theater und Sprachen, um Französisch durch Theater zu entdecken oder entdecken zu lassen. Und das machen wir jetzt eigentlich schon seit letzter Woche. Es gab Theaterpädagogen in Hamburg und jetzt machen sie weiter diese Woche in Berlin, um Impro-Theater auf Französisch anzubieten, im französischen Gymnasium, aber auch in der Sophie-Scholl-Schule, also auch in europäischen Schulen. Und da ist das Motto, genau, morgen wieder zaubern, ist es richtig? Réenchanté demain. Zauber wieder in die Zukunft zu bringen. Okay. Also wir wollten das Pädagogische, das Berufliche und das Künstlerische zusammenbringen. Und es wurde ermöglicht durch ein Fördergeld vom französischen Staat, in der Tat vom Außenministerium, das uns ein bisschen Möglichkeiten gegeben hat, auch in einem großen Theater zu spielen. Das heißt, das wird im russischen Haus sein für die Hauptshows. Das ist aber auch komisch. Warum seid ihr im russischen Haus? Ja, weil wir, das ist eine lange Geschichte, aber wir haben noch eine halbe Stunde, du kannst. Wir haben noch eine halbe Stunde. Ich habe so, nicht, dass die Leute müde werden von mir, so viel redet, aber im russischen Haus haben wir letztes Jahr zum Tag der europäischen Sprachen eine Show gemacht, die mir, also das war irgendwie ein Highlight von unserer Impro-Karriere hier in Berlin. dass wir in 7 Sprachen gespielt haben. Ja. Also wir haben eine Show mit Impro-Spieler von, ich glaube, 6 unterschiedlichen Staaten gespielt. Es gab auf der Bühne von Muttersprachen, meine ich, also wenn ich sage Staat, ist immer komisch, will ich nicht darauf reduzieren, aber welche Herkunft, welche Familie sie haben. Es gab Griechisch auf der Bühne, Bulgarisch, Polnisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Und der Pianist ist Däne. Genau. Es war eine wunderbare Show und es wurde wirklich, wir haben in all diesen Sprachen gespielt. Toll. Das war ein europäisches Event mit allen europäischen Kulturinstituten vom Europäischen Rat. Und da haben wir auch diesen guten Kontakt und diese schöne Erfahrung mit dem russischen Haus der Wissenschaft und der Kultur gemacht auf der Friedrichstraße. Und die haben uns freundlicherweise empfangen wieder für dieses Event, für dieses Festival. Wir sind sehr froh, da wieder spielen zu dürfen, mitten in der Stadt. Das ist auf der Friedrichstraße, ist ganz praktisch. Und genau. Ja, ist gut zu erreichen. Ja. Und dieses Festival, du hast gerade gesagt, ihr habt das so pädagogisch angesetzt, sozusagen, ja. weil ihr so ein bisschen den Auftrag seht, mehr Impro in die Schulen zu bringen, oder ihr seid mehr Zauber überhaupt spielerisch? Kommt ein bisschen alles zusammen. Das ist in der Tat, dass wir auch Impro-Theater als Begegnung verstehen. Und das ist ein anderes Wort für den Match eigentlich auch in Frankreich. Rencontre, wir sagen auch eine Begegnung zwischen zwei Teams. Yeah. Und also ihr seid auch selber Impro-Spieler. Ihr seht es, Impro-Theater zu spielen bedeutet, dem anderen zuzuhören, den anderen zu begegnen auf der Bühne, sich selbst zu begegnen auf der Bühne, ja. Und etwas mit ihm aufzubauen, etwas mit dem Partner aufzubauen, mit der Partnerin auf der Bühne zu gestalten. Und wir bringen dieses Sprachenelement dazu, aber das ist für uns Pädagogik pur quasi. Mhm. Das ist etwas, was alle brauchen. Das haben wir auch in der Zeit gerade, in der Corona-Zeit erlebt und gesehen, zusammen Sachen aufzubauen, zusammen Sachen zu gestalten, das muss auch geübt werden. nicht nur auf Distanz. Und die Bühne, die leere Bühne, die bringt das. Ja. Die bringt die Tatsache, dass es gibt nur uns auf der Bühne. Es gibt unsere Körper, es gibt unsere Emotionen, es gibt unsere Wesen. Und es gibt keinen Ausweg. Ja. Und es ist auch nicht böse gemeint. Das ist das, was da ist, das wird gespielt. Und wenn ich das alleine mache, dann wird es auch nicht so spannend. Da wird nichts Großes daraus kommen. Aber wenn ich mit dem Partner auf der Bühne, mit den Partnern auf der Bühne, mit der Musik spiele, mit dem Publikum teilweise, da wird was entstehen. Und unser pädagogischer Ansatz in dem Sinne, der beruht ganz stark darauf, dass wir Projekte mit den Jugendlichen aufbauen wollen. Und dass wir wollen, das bringt auch Impro-Theater, dass die Bewegung auch von ihnen kommt, also von den Schülern und Schülerinnen. Dass sie selber den Impuls haben, die bringen ihre Geschichte auf die Bühne. Das muss natürlich geübt werden, aber das ist das Ziel. Und das ist auch pädagogisch, weil wir dadurch ganz viel lernen, unglaublich viel lernen über Kooperation, Zusammenarbeit, aber auch um irgendwas zu lernen. Ja. Dieser Impuls, selber Sachen zu machen, selber Sachen in die Hand zu nehmen, selber die Zukunft in die Hand zu nehmen für unsere Thematik, für dieses Festival, oder selber Sprachen lernen zu wollen, weil das macht Spaß, ja, jetzt Szenen zusammen in dieser Fremdsprache zu spielen oder dieses Stück zusammenzubauen. Das hat eine enorme Anziehungskraft und überhaupt Kraft. Ja. Ja, und das ist ja auch eine große Anziehungskraft an gemeinsamem Verständnis, ne? Also ich glaube, das ist auch so ein, ja, so ein übergreifender Gedanke. Aber Marco, ich habe dich unterbrochen. Entschuldige. Nee, hast du nicht. Ich finde aber genau übergreifendes Verständnis ist ja auch, glaube ich, noch ein Teil des Festivals, was ich ganz spannend fand beim Durchlesen. Es gibt nämlich diverse runde Tische oder so Podiumsdiskussionen. Vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen was dazu erzählen, was ihr da plant. Absolut. Nur kurz, bevor ich das vergesse, die alle diese Workshops, die stattfinden, die haben als Ziel ein Foto zu dem Thema Morgen wieder zaubern oder eine GIF oder ein kurzes Video zu drehen. Und die werden alle gezeigt im russischen Haus. Das wollte ich kurz noch erwähnen. Es gibt eine Vernissage am Freitagabend, am 15. Oktober. Natürlich ist das ganze Programm online, aber das wird auch gezeigt, diese Ergebnisse der Jugendlichen. Zum Stichpunkt, ich höre euch. Ja, wir sind noch da. Ja, doch. Ah, da, alles gut. Sorry. die Podiumsdiskussion, genau, es gibt zwei, die geplant sind. Eines hat wieder um dieses Thema Lernen, wie man mit Improvisationstheater Sprachen, insbesondere Lernen. Da kommt auch eine Professorin der Humboldt-Universität, Katharina Wieland, und Spezialisten von diesem Thema, eine Vorautorin, Sandrine Bourin, und Daniel Francais von Thea Ligua, also Theater und Sprachen, der wird auch da sein. Und diese Podiumsdiskussion kann man online auch sehen, aber auch gern im russischen Haus, wird beides geben. Ja. Also, aber zu diesem Thema habe ich schon viel gesagt. Und aber das ist tatsächlich die Frage, die dort gestellt wird, ist eigentlich, wie kann das sozusagen ausgebaut werden? Oder wenn, also für was interessiert man sich da, wenn man auf diese Diskussion gehen will? Ja, also das Thema ist in der Tat, wie Improvisationstheater oder wie Theater an sich Lernen fördert. Professorin, ich sage Professorin, vielleicht ist sie keine Professorin, aber Doktor ist sie auf jeden Fall, Frau Wieland, die benutzt auch Theater in der Universität für, ich glaube, das heißt Referendare, also für künftige Französischlehrer oder Fremdsprachenlehrer, die dann damit beauftragt sind, Französisch in den Schulen selber zu lernen. Das heißt, wir haben schon den Ansatz, dass es nicht nur wir alles machen sollen und wollen, sondern wir auch gern fortbilden und dass man gern zeigt, welche Vorteile da sind in der Verwendung von Improvisationstheater beim Lernen insgesamt und insbesondere für Fremdsprachen. Und Sandrine Bourin, die da auch mitwirken wird, die hat ein Buch geschrieben zum Thema Corps enseignant, corps apprenant, also auch über den Körper der Schüler im Ansatz, aber auch der Lehrer. Was bedeutet es für die Lehrkräfte, in einem Schulraum zu kommen? Was bedeutet es, da zu stehen? Und vielleicht kann man ein bisschen mehr machen, als einfach nur sitzen und an der Tafel schreiben. Mhm. Grob gesagt und ganz schnell zusammengefasst. Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Das heißt also, wer sich für solche, ja, das ist das jetzt schon angewandte Improvisation? Ja, fast, ne? Wer sich dafür interessiert, da sind die Diskussionen sozusagen Anlaufpunkt. Genau. Spannend. Ich finde das auch spannend, weil ich glaube, bei angewandter Improvisation denken alle immer als erstes an mehr an so Hilfe, persönliche Trainer, so Dinge. Aber ich finde, dass man damit Sprachen lernen kann, ist so ein Aspekt, der eigentlich viel zu wenig klar ist. Und ich weiß also auch, dass für Simultanübersetzer, die einen richtig schweren Job haben, da wird auch mit Impro versucht, die fitter und schneller zu machen. Und das ist ganz spannend. Genau, das ist die eine, ich freue mich ja auf diesen Aspekt, dass man das schön präsentieren kann in diesem Rahmen. Und wir haben in der Tat eine zweite Podiumsdiskussion, die auch mit einem Workshop dann zusammengebaut wurde. Und da geht es eher um Unternehmen und um das berufliche Leben, um die Karriere einfach der Leute. Wie die Leute, die sich auf die vielleicht einen Übergang in ihre Karriere machen wollen. Das hat ein Wort, das ich nicht mehr finde gerade. Karriere wechseln, das wäre ja. Professionelle Entwicklung irgendwelcher Art, also die das in Aussicht haben oder die Bewerbungsgespräche machen möchten, die wissen möchten, wie kann ich mein Netzwerk das ein bisschen erweitern. Also dafür haben wir eine zweite Podiumsdiskussion organisiert mit mehreren Coaches und Leute, dessen Job es ist, das zu fördern. Also Improvisation und Eingliederung oder in die berufliche Welt, sagen wir mal so. Das ist am 14. Oktober, am Donnerstagnachmittag. Da gibt es die Möglichkeit, einerseits die Podiumsdiskussion dazu zu sehen. Es kann auch für Coaches und so weiter interessant sein. Aber es gibt auch die Möglichkeit, einen Workshop zu machen, um da selber zu erleben. Was kann mir Impro-Theater in diesem Sinne bringen? Und das ist alles kostenlos, dank dieser, dank dieser Förderung auch, konnten wir das kostenlos anbieten. Wir freuen uns sehr, dass es dann für alle zugänglich ist. Das ist natürlich auch Französisch, sage ich mal. Ja, das war gerade meine Frage. Also doch nicht für alle zugänglich. Für alle, die eher Französisch reden. Zeig mir mal. Nein! Ja, tut mir leid. Tja, ich glaube, ich werde keine Podiumsdiskussion anschauen, weil wir haben es ja gerade schon leider zugeben müssen, Marco und ich, dass wir dann für uns das, kommt uns dann Spanisch vor, wenn wir da. Ja, also ich komme halt aus der DDR, ich hatte halt Russisch und dann Englisch. Französisch hatte ich irgendwie nie in der Schule überhaupt eine Chance, das zu lernen. Und später hat sich es irgendwie nicht ergeben. Aber es ist ja doch so, dass eine ganze Menge Leute Französisch in der Schule schon hatten und auch das auf verschiedenen Leveln sprechen. Es gibt ja auch so diese deutsch-französische Gesellschaft. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein reines Expats-Thema, sondern es gibt hier schon etliche, die da dabei sind. Was soll ich denn da jetzt sagen, Marco? Ich komme auch aus der DDR, ich hatte aber tatsächlich 4 Jahre Französisch, aber das ist leider, als hätte ich keins gehabt. Es ist wirklich traurig. Also schäme mich auch ganz doll. Für euch kann ich nur, also excuse my French natürlich empfehlen, aber auch wir spielen ein Show namens Krieg und Frieden, improvisiert nach Tolstoi. Ja. Im Stil von Tolstoi und da werden wir ein bisschen russisch. Das hatte ich zum Beispiel nicht in der Schule. Also ihr könnt an einem Abend Französisch und Russisch erleben in einem improvisierten Show nach Tolstoi. Das machen wir und wir sind selber noch etwas unsicher, was es wird, aber wir freuen uns sehr drauf. Sehr schön. Aber in Krieg und Frieden wird ja auch viel Französisch gesprochen, ne? Die ganzen Adligen unterhalten sich ja immer Französisch. Also tatsächlich. Absolut. Das ist so eine Art Begegnung zwischen Deutschland und also zwischen Frankreich und Russland, was nicht unbedingt schön war, wie der Titel schon sagt. Aber in der Tat konnte ich, also dieses Buch ist einfach wahnsinnig toll. Das habe ich nicht selber entdeckt. Es fängt in der Tat auch Französisch an. Ich habe es wieder gelesen, also nicht alles wieder gelesen, aber den Anfang und es fängt glatt auf Französisch an. Die ersten Zeilen von Krieg und Frieden von Tolstoi sind auf Französisch. Ja, ich habe einiges von Tolstoi gelesen und tatsächlich in DDR-Ausgaben mit, wo die französischen Teile teilweise französisch waren, mit so einem Beipackheft, wo man dann die französischen Unterhaltungen dann nachschlagen konnte. Also, schon, schon toll. Ja, Tolstoi musste sich auch verteidigen, sage ich nur kurz am Ende, weil ich das so witzig fand. Er hat noch ein Nahwort geschrieben, wo er einzelne Punkte dann angesprochen hat, unter anderem die Tatsache, dass man ihm vorgeworfen hat, Sachen auf Französisch zu schreiben und dass es wohl normal war, Französisch zu schreiben, oder dass Napoleon manchmal in dem Buch auf Russisch geredet hatte und das hat ihn offensichtlich sehr genervt, dass man ihm das vorwirft. Also er meinte, doch, es war ein bisschen eng gesehen, dass man Napoleon nicht auf Russisch lesen kann. Aber tatsächlich, schön, dass du das sagst, weil das wird mir gerade auch, mir ist das natürlich klar, dass Napoleon vor Moskau stand, aber dass damit natürlich auch eine Verbindung zwischen Frankreich und Russland besteht über so eine historische Zäsur, wird mir jetzt auch gerade erst bewusst. Ja, klar, das ist der, selbstverständlich. Ja, Anfang des 19. Jahrhunderts und da ist sehr viel passiert in der Zeit. Und es war natürlich ein Riesentrauma und gleichzeitig, wie oft, immer ein großer Austausch an Ideen und Kulturen. Natürlich ist Krieg an erster Stelle im Roman und richtig so. Aber das ist in der Tat ein spannender Aspekt von dieser Zeit. Ja, ganz toll. Ja, schauen wir mal, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen, das anzuschauen. Und du sagtest, ihr habt über 50 Freiwillige in dem Festival. Mhm. Wie macht ihr so? es ist eine Sache es ist ein bisschen diese Geschichte, die Tradition, die ich genannt habe, also die Leute, mit denen ich jetzt arbeite, wir machen Freizeitaktivitäten auf Französisch und für Kinder nahe der Schule. Wir machen Theaterworkshops in deutschen und europäischen Schulen für Französisch. Wir haben diese Workshops Libère, aber auch En scène, um Stücke auf Französisch aufzubauen. Wir machen diese Fortbildungen und alle diese Tätigkeiten machen, dass es lebt irgendwie, dass wir wissen, es ist nicht nur eine Show, die wir ab und zu machen, sondern die Leute treffen sich. Es geht um Begegnungen und dadurch kommen auch diese Sachen zustande, dass man miteinander aufeinander zählen kann. Und viele interessieren sich auch für diese Themen, so dass wir uns auf schöne Gäste freuen können, sei es Schauspieler, die ein bisschen Russisch können, oder Musiker, die uns auf der Bühne begleiten werden, Andres Atala und Henning Flintholm, die kommen auch zu uns zur Unterstützung und wir haben so die Liber jetzt, da sind fast 35 Teilnehmer, die regelmäßig an den Workshops teilnehmen und spielen. Von daher ist es eine größere Gemeinschaft da auf dieser Grundlage geworden. Toll. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Noch kurz, wenn Leute sich als freiwillig für diese Zeit, also es betrifft vor allem 14. Oktober bis zum 17. Oktober, gern bei uns melden. Wir sind auf jeden Fall noch auf der Suche. Es ist nicht, als ob das von alleine gehen würde, dass wir gar keine Freiwillige mehr waren, sagen, nee, es tut mir leid, es ist voll. Freiwillige sind auch immer sehr gern willkommen. Und wenn ihr Lust habt, andere französisch sprechende Leute zu treffen, dann sehr gern zu uns auch für diese Zeit. Würden uns freuen. Meine Frage wäre noch gewesen, so ein bisschen abschließend langsam, aber wenn das Festival durch ist, gibt es irgendwas, wo du sagst, dann ist es für dich ein Erfolg gewesen? Also habt ihr so einen Wunsch an das Festival, was so am Ende passiert sein soll? Eine Vision? Welche Magie soll ausgelöst worden sein? Das ist eine Frage. Es geht wieder um Treffen. Also wer wird sich da begegnet haben? aus unterschiedlichen Milieus oder unterschiedlichen Herkünften, die sind da zum Coaching gekommen und die sind da zur Anschauung der Aufstellung von Jugendlichen gekommen und haben dann eine schöne Show entdeckt oder die sind für einen Workshop über Soap gekommen. Das haben wir auch am Samstagnachmittag zum Soap Opera gekommen und haben entdeckt, dass man auch damit Sprachen lernen kann. Also das einfach, dass diese Magie da entsteht, das würde mich schon sehr, sehr gefallen. Also ich glaube, das wäre, dass die Leute sich da treffen, einfach. Und wir hoffen sehr darauf. Ja, wir hoffen es auch, dass euch ein entspanntes Festival bevorsteht, weil natürlich, wir haben ja alle noch die Einschränkungen im Hinterkopf und es ist noch alles ein bisschen ungewöhnlich, aber da habt ihr wahrscheinlich auch Konzepte ausgearbeitet, was Hygiene betrifft. Also die 3G-Regel wird dort angewandt und wir haben auch ein Riesentheater, das ist der Vorteil auch vom russischen Haus und ich bezweifle, dass wir sind nicht die Schaubühne und dafür werden wir reichlich Platz haben zum Atmen und gleichzeitig mein schönes Erlebnis zu haben, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ansonsten spielt ja noch ein Match gegen ein Team aus Bordeaux. Die kommen extra dafür angereist. Das ist die Likör, die hat auch eine lange Tradition, ein Match. Und wir hatten die Freude, vor 3 Jahren haben wir dort gespielt. Und seit 3 Jahren versuchen wir, sie einzuladen. und die hatten uns schon auf uns 1 Jahr lang gewartet. Also das ist eine lange Geschichte, die da zu einem zweiten Highlight kommt. Absolut. Die Likör, die kommen für das Wochenende, um da mit uns zu spielen. Ab und zu, also regelmäßig treffen sich, wie gesagt, Teams aus unterschiedlichen Städten in Frankreich. Aber ein Team aus Frankreich zu holen und dann international zu spielen, das ist natürlich was anderes noch. Wir freuen uns sehr, dass sie da zu uns kommen. Sehr schön. Für diesen Impro-Match. Also, und wer sind die, wer ist als Favorit gesetzt? Als Favorit ist natürlich das Heimteam oft gesetzt, die mehr Fans mit sich bringt als die Bordelais aus Bordeaux, die natürlich aus dem Ausland kommen sozusagen. Andererseits haben sie mehr Erfahrung. Ist ein sehr erfahrenes Team. Ja. Das werden wir also vor Ort sehen. Aber lässt man nicht das Gastteam gewinnen? Nein, hier wird mit harten Bandagen gespielt. Wir lassen niemanden gewinnen, kämpfen hart um jeden Punkt und vor allem wählt das Publikum, wer gewinnt. Das ist das Prinzip vom Impro-Match. Nach jeder Impro-Szene wählt das Publikum. Welches Team oder welche Szene ihm am besten gefallen hat. Und dann wird gezählt, natürlich unter Beobachtung des Schiedsrichters, von daher. Also es ist fair, ja, alles. Es ist absolut fair. Wer wird der Schiedsrichter sein? Der Schiedsrichter wird Nicola sein, Aus eurem Nicola, Team aber auch. Okay. Aus unserem Team, aber ja, fair. Wer weiß die Grenzen. Und ich werde moderieren. Eine Sache muss ich noch sagen zu eurer Grafik. Ihr habt nämlich so ein Logo, was aus den Buchstaben Impro, also so verkürzt ist. Das finde ich ganz zauberhaft. Das wollte ich noch mal so kurz mit anbringen. Finde ich typografisch ganz toll. Dankeschön. Also generell auch die ganzen Show-Grafiken sind sehr schön, also die Tolstoi-Show, da ist dann halt diese Basilika aus Moskau und so ein Tolstoi-Bild dahinter, das sieht super aus. Ja, danke. Macht auch Lust, da zu kommen, wenn man das allein schon sowas sieht. Apropos Lust zu kommen, wie komme ich denn an Tickets? Wie kann ich denn mich für das Festival, wenn ich mich jetzt interessiere, wo sehe ich die Übersicht und wo kriege ich Tickets? Die Übersicht würde ich auf unserer Webseite liber-impro.org anschauen. Ja. Yeah. Und das ganze Programm und alle Tickets sind in der Tat auf Yes-Ticket. Und da sage ich großes Dankeschön an dieses Team. Und einer davon ist ja da, höre ich sprechen immer wieder. Ja. Marco und Fabian, das ist eine wunderbare Plattform, um Tickets zur Verfügung zu stellen und die machen tolle Arbeit. Also, und auch sind da die Beschreibungen von jeder Show, jede Podiumsdiskussion wird da dargestellt. Und es gibt auch einen Workshop für Teenagers über die ganze Woche, eine Theaterwoche. Podiumsdiskussions, Shows, Workshops, kostenlos auch. Das ist alles online zu finden auf unserer Website, auf yesticket.org. Und es kann nie schaden, dass ihr unsere Instagram- oder Facebook-Seite liked. Da ist auch jeder dazu willkommen. Sehr gut. Das ist doch gut zu wissen. Also yesticket oder liber.org. Oder liber. Also genau. Bei uns gibt es da findet ihr auf der Startseite ja so Impro-Festivals und das wunderbar gelbe typografische ja. Impro-Logo. Das ist es. Das ist es. Okay. Mögen ist Knall. Ja, es knallt, definitiv. Es hat so geknallt, dass wir dich gleich eingeladen haben. Gesagt haben, da müssen wir jetzt hier den Lieben mal ranholen in die Sendung. Ja, wir kommen so langsam auf die Zielgerade und wir sind ja schon jetzt in den Vorankündigungen. Du hast gerade vorangekündigt und ich werde dich jetzt auch nicht dazu überreden wollen, noch andere Shows anzukündigen, weil ich denke, dein Oktober besteht aus dem Festival, oder? Ja, das ist in der Tat so sehr, ja. Auf jeden Fall. Ich kann noch was empfehlen. Ja, dann? Trotzdem, ja. Was? Was ich empfehle, also wir sind im internationalen Kreis, wir treffen uns auch immer wieder mit den spanischsprachigen Impro-Spielern und mit den italienisch sprechenden Impro-Spieler. Wir sind Berlin es Impro und Berlino Italiana, Italia Impro. Improv, genau, die Italiener und die Spanier, und die spielen auch im Akuttheater, also an jedem Sonntag quasi im Monat kann man eine Show auf Italienisch, auf Französisch oder auf Spanisch zu sehen, und das finde ich einfach toll, dass man diese Vielfalt erleben kann, und das ist auch im Oktober der Fall. Sehr schön. Ja, dann auf ins Akuttheater und internationales Impro, zumindest sprachlich internationales Impro anhören und schauen. Marco, hast du noch was anzukündigen, außer natürlich das tolle Festival? Also ich hätte noch ein Monolog-Festival, und zwar das sechste inzwischen. Das findet vom 21. bis 31. Oktober statt, hat also auch glücklicherweise keine Überschneidung zu dem Impro-Festival. Und da geht es um Monologe. Und die sind aus so einer Zukunftsperspektive. Also im Grunde ist es auch ein bisschen artverwandt, weil es geht um Fiktion und da auch um politische Richtungen, die irgendwie in Monologe gepackt zu sehen sein werden. Und die haben tolle Gäste. Also da ist dann Dietmar Dart, der eben ein relativ bekannter Science-Fiction-Autor ist. Die Gob-Squad kommt da, die jetzt beim Theaterfestival war. Also das finde ich ganz spannend. Und das findet im TD statt. Das ist der ehemalige Theaterdiscounter in der Klosterstraße in Mitte. Also wer da Lust hat, das finde ich klingt ganz inspirierend. Und auch gut zu erreichen. Herr Beck hat gelernt, dass das ein Selling Point ist. ja, ich mache auch noch kurz, ich habe zwei Dinge auf dem Zettel. Und zwar zum einen jetzt relativ bald am Donnerstag, am 7. Oktober, spielt im Valori, die hier schon erwähnt worden ist, mit Tim Ohr aus San Francisco. Man kann wieder international reisen und so, schon geht es los mit guten Gästen international. Ihre Show Click, da kann man vorher Fotos einsenden, die werden dann per Zufall gewählt und dazu gibt es dann improvisierte Szenen. Sehr sehenswert, sehr unterhaltsam. Tim Ohr und Inbar Lori auch gemeinsam auf der Bühne, einfach toll. Also wirklich eine absolute Empfehlung. Ich glaube, da müsst ihr mir bald zustimmen, oder? Absolut. Gibt es, glaube ich, keine Gegenwehr. Richtig tolle Show. Ja. Und Impro Embassy auch tatsächlich internationales Impro immer gut. Ja, und 27. Oktober noch ein bisschen Selbstwerbung zu machen. das Bühnenrausch zeigt wieder Shows und zwar in vollem Umfang. Und die Raketos machen eine Show, Edgar Wallace, auch was sehr typisch Deutsches. Und ich darf da Gast sein, da freue ich mich schon drauf, 27. Oktober. So, das war's auch mit der Werbung. Wir sagen Tschüss, oder? Genau, wir sind ganz erfreut, dass du bei uns zu Gast warst, Denis. Ja, vielen Dank. Und wir drücken euch alle Daumen, dass das ein tolles Festival wird und bleibt. Es läuft ja schon. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese Einladung. Wir sehr gerne. Auf euch auch. Dann adieu. Tschüss. Oh, Bianto. Ciao. Bianto. Au revoir. Au revoir.